Abschnitt 9 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Prozess über historische Prozesse. Man urteile selbst. Eine Frau, viel älter als die 70 Jahre, die sie wirklich alt ist, beide Augenlicht erloschen, spärlicher grauer Scheitel über verrunzelter Quitte, ein farbloses, fadenscheiniges Kleid, so sitzt sie wie ein Bettelweib zwischen den beiden Justizsoldaten. Das Verbrechen, dessen man sie anklagt, liegt 10 Jahre, 20 Jahre, liegt 30 Jahre, ja beinahe 40 Jahre zurück. Will man die blinde Matrone, dieses Häufchen Unglück, wirklich zum Tode verurteilen? Aber nun beginnt der Prozess. Anklageschrift und ein Gutachten der akademischen Historiker werden verlesen. Uralte Zeugen marschieren auf, die 30 Jahre und länger in sibirischen Zuchthäusern litten. Der Ankläger spricht, Felix Kohn, einer aus der Zeit der Ersten Internationale und gleichfalls ergraut in der Katorga Alexanders des Dritten und Nikolaus des Zweiten. Die dünne, blinde Matrone wird von den Scheinwerfern dieser Angaben und Aussagen beleuchtet, farbig beleuchtet, und sieht ganz anders aus. Sie ist 40 Jahre jünger, hübsch und reich, wohnt in der Pretschistenka. Ihr Mann ist Beamter des neu gegründeten Semstwo, einer Organisation, die für die 80er Jahre schon beinahe revolutionär war, denn es saßen die Vertreter des Großgrundbesitzes darin. Dieser Gatte, Serebrjakow, ist also ein Liberaler. Aber seine schöne Frau mit pechschwarzem Haar und großen, tiefblauen Augen, Anna Igorowna, ist liberaler als liberal, linker als links. Sie sympathisiert mit den Sozialdemokraten und lädt alles ein, was oppositionell ist. Sogar die Illegalen, besonders die Illegalen. In Paris, in der Schweiz und an den russischen Grenzen teilt man den mit konspirativen Aufträgen ins Zarenreich fahrenden Genossen mündlich die wichtige Adresse mit, und vom Bahnhof in Moskau kommen sie alle zu Anna Igorowna. Manchem vermittelt sie Wohnung, verschafft Räumlichkeiten für geheime Druckereien. Revolutionäre aus Nord und Süd treffen sich in ihrem Hause, besprechen etwas unter 4 Augen und kehren in ihre Heimat zurück, um verhaftet zu werden. Wer hat sie verraten? Vor dem Kriege ging ein Privatdozent namens Leonid Menschikow nach Paris. Er war im Dienste der Ochrana gestanden, der berüchtigten politischen Geheimpolizei, und hatte erkannt, dass die im Recht seien, die er bekämpfte. Nun wollte sein Kampf der Ochrana gelten, der Demaskierung ihrer Methoden und ihrer Helfer. Er gab dem Journalisten Burzew das Material, den größten Attentäter Azew und viele andere Provokateure zu entlarven, und Menschikow schrieb dann auch selbst ein reichlich romantisch gefärbtes Buch, in dem er unter anderem als Hauptlieferantin für die Zuchthäuser Anna Igorowna Serebrjakowa bezeichnete, die schöne Frau mit dem vollen schwarzen Scheitel und den großen blauen Augen, die jetzt ein erloschenes Weib mit weißen, dünnen Haarsträhnen auf der Anklagebank sitzt. Nach der Revolution von 1917 nahm man sie fest und sie verbrachte einige Monate in Untersuchungshaft. Ihre Tochter beging Selbstmord, ihr Mann starb vor Kummer, ihr Sohn jedoch, Professor in Nischni Nowgorod, bot alles auf, um zu beweisen, dass seine Mutter niemals Lockspitzel gewesen, niemals von der Ochrana Geld genommen und niemals Verrat geübt habe. Ihm und anderen, von der Unschuld Anna Igorownas Überzeugten, gelang es, die Freilassung zu erzielen. Ja, die Alte bekam als Mutter eines Professors eine Pension vom Tsekubu, dem Zentralkomitee zur Besserung der Wirtschaftslage von Gelehrten. So lebte sie in Freiheit bis 1925 aus aufgefundenen Schriftstücken des Staatsarchivs hervorging, dass diese Rebaryakowa viele tausend Rubel für geleistete Dienste von der Ochana und ein außerordentlich hohes Gnadengehalt vom Zaren erhalten hatte. Aufgrund eines vom Polizeichef abgefassten Berichtes, worin er die Verdienste der Pensionswerberin aufzählte. Und nun sitzt sie vor der Barre. Niemand in Russland glaubt mehr an ihre Unschuld. Jeder in Russland glaubt, man werde sie erschießen, hat sie doch jahrzehntelang die Revolution verraten, darunter Lenin und die anderen Vorkämpfer. Ihr Sohn richtete jetzt an die Prozessleitung ein Schreiben, in dem er sich von seiner Mutter lossagt und seine Bereitwilligkeit erklärt, unter solchen Umständen als Belastungszeuge aufzutreten. Dieses Schriftstück ist es vielleicht, das der Greisin, für deren Leben kein Mensch mehr eine Kopeke gegeben hätte, das Leben gerettet hat. Denn die Haltung des Professors wirkt peinlich. Und einstimmig beschließt die Gerichtskammer, die angebotene Aussage abzulehnen. Klammer auf, gleichzeitig findet in Baku der Prozess gegen den Sozialrevolutionär Funtikow statt, der Agent der englischen NAFTA-Truppen gewesen und an der Erschießung der 26 Volkskommissare mitschuldig ist. Er war geflüchtet und hat in Sibirien unerkannt gelebt, bis ihn seine Tochter, die ihn abgöttisch liebte, aber Mitglied der kommunistischen Jugendorganisation ist, aus politischem Pflichtgefühl anzeigte. Und der Tochter Funtikows wendet sich ebenso die Sympathie Russlands zu, wie dem Sohn der Serebryakowa die Verachtung, Klammer zu. Die Alte verteidigt sich selbst. Da sie ihr Leben erzählt, wird sie wieder jung. Sie schildert ihre unglückliche Ehe mit Serebryakow und wie sie sich einem Verehrer anschloss, bei dem sie häufig für ihre verfolgten Freunde intervenieren musste. Dieser Verehrer war kein anderer als Sergei Wassiljewitsch Subatow, der Chef der Ukrana, von dem der Plan stammte, die Arbeiter in legalen Vereinen zu organisieren, um sie besser überwachen zu können. Der berühmte Polizeisozialismus. Zwischen Anna Igorowna und Sergei Wassiljewitsch entspann sich eine, wie die blinde Greisin zu versichern für notwendig hält, platonisch gebliebene Freundschaft. Sie leugnet nicht, mit ihm über die Menschen gesprochen zu haben, die von der Polizei gehetzt wurden und in Moskau bloß in ihrem Hause eine Bleibe hatten. Aber, fügt sie hinzu, sie habe nur zu deren Gunsten geredet, keinen verraten und im Gegenteil, die Angaben in den Protokollen der Ochrana im Interesse ihrer Freunde rektifiziert. Als es ihr schlecht zu gehen begann und sie Geld brauchte, damit ihr Sohn seine Studien vollenden könne, habe ihr alter Verehrer sie unterstützt. Sie nahm's als Cadeau, ohne zu ahnen, dass er die Summen auf den Spitzelfonds verrechne. Nach dem Tode ihres Gatten habe Subatow an den Zaren die Eingabe gerichtet, ihr eine hohe Pension zu gewähren. Natürlich habe sie sich nicht gegen die Begründung gewehrt, trotzdem darin Verdienste aufgezählt waren, die sie nicht erworben hatte. Hätte ich verraten wollen, so hätte ich alle meine Freunde ins Zuchthaus gebracht und alle konspirativen Aktionen verhindert, von denen ich wusste. Sie nennt sie. Das verrunzelte Weib mit den leeren Augenhöhlen spricht von Abenden und Nächten der Jahre 1888, 1902, des Sturmjahres 1905, des ersten Parteitages 1908, mit einem Elan, mit einem Gedächtnis, das in Erstaunen versetzt. Und sie hat Glück. Als Zeugen marschieren auf die, von denen Menschikow behauptete, dass sie sie verraten habe. Lunatscharski, Anna Ilinitschna, Elisarowa, die älteste Schwester Lenins, Maria Smidowitsch, die jetzt als Hauptgegnerin der Kollontai gegen die freie Liebe auftritt, Solz, der als Vorsitzender des ZKZ oberster Richter über Parteimoral ist, Semaschko, Leo Deutsch, die Überlebenden aus der Geschichte der russischen und der polnischen Sozialdemokratie und der bolschewistischen Fraktion. Zum Teil verteidigen sie ihre einstige Gastgeberin. Sie sei eine romantische Dame gewesen, etwas zum Plaudern geneigt, manche sagen sogar schwatzhaft, und man habe sich daher gehütet, allzu geheime Dinge vor ihr zu erörtern. Trotzdem seien diese Dinge, von denen die Serebrjakowa nichts wissen konnte, zur Kenntnis der Polizei gelangt, und es gab für jede Verhaftung auch eine andere, plausiblere Erklärung als die, dass ein Verrat der Serebrjakowa erfolgte. Je weiter die Verhandlung vorrückt, deren agitatorischer Zweck klar ist, Klammer auf, vor dem Richter steht ein Radiosender und in jeder dörfischen Lesestube am Ural und im Kaukasus lauscht man dem Verhör, Klammer zu, je weiter also die Verhandlung vorrückt, die die Zeit der Persekutionen sinnfällig machen und Empörung gegen die Denunzianten wecken soll, desto stärker wird das Mitgefühl für die blinde, weißhaarige, von ihrem Sohn verstoßene Frau, deren Delikte aus ihrer Liebe zu einem Menschen von verächtlichem Amt, zum Chef der Ochana, erwuchsen. Der öffentliche Ankläger erörtert die 14 nachgewiesenen Punkte der Anklageschrift. Für jedes dieser Verbrechen an der Entwicklung der Freiheit und des sozialen Gedankens habe Anna Egorowna nicht einen, sondern 14 Tode verdient. Er beantragt, sie zu zerschießen, wie das russische Wort bildhafter und furchtbarer den Tod durch das Gewehr ausdrückt. Für Zubilligung mildernder Umstände plädiert der vom Gericht gestellte Verteidiger. Er spricht kurz, man liebt die Advokaten nicht. Der Gerichtshof zieht sich zurück. 23 Stunden dauert die Beratung, ohne dass sich jemand aus dem Beratungszimmer entfernen darf. Da er wiederkehrt, wird anderthalb Stunden lang verlesen, Anna Egorowna in 14 Fällen schuldig gesprochen, die Delikte aufgezählt und der Schuldspruch begründet. Atemlos wartet Russland, den Hörer am Ohr, auf das Wort Rastreljat. Und das Wort fällt. Anna Egorowna ist verurteilt zum Tode durch Zerschießen. Doch fügt der Gerichtshof hinzu, dass diese Höchststrafe angesichts des erblindeten Angesichts und der sonstigen Hilflosigkeit der Verurteilten in 7-jährige Einzelhaft umgewandelt wird, mit Anrechnung von 1 Jahr 7 Monaten Untersuchungshaft. Von dem Rest, das weiß jeder im Auditorium, braucht man bloß die Hälfte abzubüßen, wenn die Führung während der Haft keinen Anlass zu klagen gibt. Stehend wird das endlose Urteil angehört, auch die beiden Justizsoldaten stehen. Nur die Alte sitzt. Sie sitzt eingesunken da, stützt die leeren Augenhöhlen in die Fäuste und zuckt nicht einmal bei Verkündigung des Höchstmaßes zusammen. Aber da die Umwandlung der Strafe ausgesprochen wird, richtet sie sich ganz froh und frisch auf. Und nach Schluss der Verhandlung beginnt sie mit den Mitgliedern des Gerichtshofes zu plaudern. »Sind Sie zufrieden, Anna Egorowna?« »Ich habe eigentlich nur 5 Jahre erwartet«, lacht sie. Eine Frau kommt, nimmt sie unter den Arm und hilft ihr die Stufen vom Podium hinab, auf die Straße, zum offenen Auto, das sie in den Kerker fährt. Fotografen knipsen, die Menge steht Spalier, und ein 8-jähriger Junge, der das so gewohnt ist, schreit »Hoch!« Die Leute lächeln. Der Kleine hat etwas von der Sympathie ausgedrückt, die die menschliche Seele auch einem verabscheuungswürdigen Verbrecher entgegenbringt, und etwas von dem Mitleid mit einer Greisin, die zwar aus dem Kerker noch den Weg in die Freiheit finden kann, aber nicht mehr den zu ihrem Sohn. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Klaus Missfeld.